Das sind Zeilen von der Liebe, der mein Herz ist am Schreien. Der einzige Weg, meine Gefühle zu zeigen. Ich habe es mir so lange verschwiegen. Ich konnte nicht zeigen, wie sehr ich dich liebe. Obwohl wir uns nicht mal kennen, war es Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß, was du denkst, das klingt verrückt. Aber diesmal hat's mich richtig erwischt. Das ist Herzklopfen pur bei jedem deiner Blicke. Es ist so, wie ich sag, ich spüre dieses Kribbeln. Oh ja, ich träume von dir, von deinen schönen Augen. Wie sie mich verzaubern, schau dich an. Du hast alles, was man an Person lieben kann. Hey Girl, ich werde auf dich warten, das ist es mir wert. Ich möchte so gerne in dein Herz. Mein Kopf sagt mir, lass dir doch Zeit, ihr könnt doch erstmal Freunde sein. Du kennst sie nicht, sei für sie da, wenn sie dich braucht, wie soll ich das machen? Diese Frau hat mir mein Herz geraubt, ich würde ihr gern so wie sein. In ihrer Nähe verschlägt es mir so oft die Sprache. Darum schreibe ich einen Song, den sie wahrscheinlich niemals hört. Aber ich will sie nicht bedrängen, darum bleibe ich ihr fern, damit ich die Verbindung zu ihr niemals zerstöre. Das fällt mir schwer, denn ich sehe sie jeden Tag. Aber du bist es wert, ich werde auf dich warten, denn ich möchte so gerne in dein Herz. Ich will